И все красавцы. Амен. Wir sind alle wunderbar. Halleluja. Halleluja. Это очень здорово иметь дальше богослужение. Es ist wirklich sehr toll, dass wir weiterhin Gottesdienste machen können. Ну, домашние группы перейдут в онлайн-режим. Die kleinen Gruppen werden jetzt in Online-Form stattfinden. Не страшно. Das ist nicht so schlimm. Немножко соскучитесь друг за друга. Dann werdet ihr euch dann später ein wenig vermissen nach dem Lockdown. Друг по другу соскучитесь немножко. Dann werdet ihr euch vermissen. Но это всего 4 пятницы. Aber es sind nur 4 Freitage. А церковь дальше собирается в воскресенье, в среду. Aber die Gemeinde versammelt sich weiterhin mittwochs und sonntags. Это привилегия. Und das ist ein Privileg. И мы будем относиться к этому разумно. Und wir werden vernünftig damit umgehen. Мы дальше продолжаем масочный режим. Wir machen weiterhin mit dem Maskenregime, also Form. Мы дальше обнимаем друг друга только в духе, только в духе. Weiterhin umarmen wir einander nur im Geiste. Воздушные только поцелуи посылай, пожалуйста, воздушные. Bitte schick nur die Luftküsse. Все в духе должно быть. Мы ж духовные люди, да? Also alle soll im Geiste sein. Wir sind doch geistliche Menschen. Главное только, чтобы ты здесь в теле присутствовала. Wichtig, dass du hier mit deinem Körper aber dabei bist. А не так, что я вот там дома в теле, а здесь я духом. Нет, und nicht наоборот. So, ich bin zu Hause im Körper, aber hier im Geiste да, mit euch dabei. И мы, кстати, будем проветривать почаще. Wir werden auch öfters mal jetzt lüften. Служба порядка, проветрите, пожалуйста, сейчас тоже. Ordnungsdienst, bitte lüftet jetzt auch. Коротко совсем. Ganz kurz. И представляешь, уже Рождество скоро и Новый год. Und stell dir vor, bald ist Weihnachten und Silvester. Представляешь, уже скоро опять Новый год. Stell dir vor, bald ist wieder Silvester. Прикинь, пожалуйста. Also überleg das dir mal. Сколько раз тебе еще праздновать Новый год? Wie viel Mal wirst du noch Silvester feiern? Ну прикинь просто, не говори вслух. Also denk, überleg das dir mal. Du musst das nicht laut reden. И это между прочим не приговор, okay? Und das ist übrigens kein Urteil jetzt не hier. Бойся, не бойся, вот так осознанно сказать себе. Also hab jetzt keine Angst, dir so bewusst vorzustellen 30, oder zu 40, sagen, 50 раз осталось, ob du 30, 40 oder 50 Mal noch übrig это осознанность называется. Und das heißt Bewusstsein. Да, или Achtsamkeit. Oder Achtsamkeit, ja. Да, и мы осознаем также. Und wir sind uns bewusst auch. Слушай, мы осознаем, что для большинства людей этот Новый год ничего нового не принесет. Dazu wir wissen oder wir sind uns bewusst, dass dieser Silvester für viele Menschen eigentlich nichts Neues ist. Послушай сюда, для большинства Новый год ничего не принесет нового. Hör zu, ganz genau, also für die größte Menge ist dieser Silvester nichts Neues und es bringt nichts Neues. Всем все будут желать чего-то там хорошего, то да сё. Alle werden einander etwas Gutes wünschen. Но эти люди ничего не получат нового, не изменятся. Aber diese Menschen werden nichts Neues bekommen, es wird sich nichts verändern. Только если они побывали здесь на Сирии. Nur wenn Sie hier bei einer Predigtserie dabei wären. Wie kann man sich verändern? Wie kann man sich verändern? Как можно измениться? Может быть, тогда они изменятся. Vielleicht werden Sie sich dann verändern. Или если они посмотрят ее в YouTube. Oder wenn Sie das auf YouTube schauen. Ага, это реально так. Und das ist tatsächlich so. Ты знаешь, что вот мы все хотим меняться, но что-то нам мешает. Weißt du, wir wollen uns alle verändern, aber etwas stört uns dabei. Я надеюсь, что ты заметил это. Ich hoffe, du hast das bemerkt. Новый год, а вроде все опять по-старому. Neues Jahr, aber irgendwie läuft doch alles wie immer. И поэтому мы учимся вот здесь практично очень. Deswegen lernen wir etwas Praktisches hier zu machen. Духовное здоровье это реально вот когда человек меняется. Eine geistliche Gesundheit bedeutet, dass der Mensch sich real und in Wirklichkeit verändert. Если он не меняется, он болен. Wenn er sich nicht verändert, dann ist er krank. И моя прошлая тема была. Und mein letztes Thema war. Делай так, и ты точно изменишься. Mach genauso und du wirst dich verändern. И главное слово в этой теме было делай. Das wichtigste Wort in diesem Thema war tu es. Делай. Tue es. Люди почему-то считают, что главное это знать. Die Menschen denken aus irgendeinem Grund, dass das Wichtigste zu wissen ist. Что надо вот знать и тогда все будет хорошо. Man muss es einfach wissen, dann wird alles gut werden. Типа если я знаю, все уже у меня в кармане. So ungefähr, wenn ich etwas weiß, dann habe ich alles schon in der Tasche. Нет, дорогие. Nein, meine Lieben, überhaupt nicht. От знания никто еще не изменился. Vom Wissen her hat sich noch keiner verändert. Знаешь, что в 60-х годах установили? Weißt du, in den 60er hat man festgestellt, что курение приносит рак легких. dass das Rauchen Lungenkrebs verursacht. Что курение сажает действие лекарств вообще на ноль. Dass das Rauchen die Wirkung von den Medikamenten ins Nichts führt. На всех упаковках стали печатать ужаснейшие фотографии. Auf allen Verpackungen sind schreckliche Fotos drauf gedruckt worden. У меня от одного взгляда на эти развороченные органы уже тошнит меня. Alleine wenn ich diese Organe gesehen habe, hat mich geekelt. Вы тоже видели, да? Das habt ihr bestimmt auch gesehen. Надеюсь, издалека. Ich hoffe vom Weitem. И что? Und? Стало меньше курильщиков. Sind es weniger Raucher geworden? Их стало гораздо больше. Sie sind wesentlich mehr geworden. Представляешь, табачные компании. Stell dir vor, die Zigarettenfirmen во всем мире ежегодно делают Umsatz, то есть оборот. Auf der ganzen Welt machen einen Umsatz, also Jahresumsatz. Триллион долларов. Eine Trillion von Dollar. Чтоб ты представил себе это реально. Dass du dir das in Realität все vorstellen kannst. Богатство мира, все богатство мира. Die ganzen Schätze der Welt. Все фирмы, все активы приват людей. Also alle Firmen, alle Privat, Kleinunternehmer. Все вместе 400 триллионов всего лишь. Alle zusammen betragen 400 Trillionen Dollar. 400 триллионов долларов. Табачные компании делают 1 триллион в год. Und Zigarettenfirma macht eine Trillion Dollar im Jahr Umsatz. Ничего не изменило это знание. Dieses Wissen hat absolut nichts verändert. Смотри, люди продолжают курить, как не знаю кто. Schau her, die Leute rauchen weiterhin, wie sonst was. Уже Альберт Эйнштейн сказал, говорит. Schon Albert Einstein hat mal gesagt. Есть только две нескончаемые вещи в этом мире. Es gibt zwei unendliche Dinge in unserem auf unserer Welt. Нескончаемые. Это глупость человеческая. Das ist die Dummheit, menschliche Dummheit. И это вселенная. Und diese Universum, говорит, dieses Universum. Насчет вселенной я не уверен. Aber er meinte, was das Universum anbetrifft, bin ich mir nicht sicher. Насчет глупости точно, она нескончаемая. Aber was die Dummheit anbetrifft, die ist wirklich unendlich. Знание еще никогда ничего не решало. Das Wissen hat bisher noch nichts entschieden. И поэтому, вот что нужно человеку, чтобы измениться? Deswegen, was braucht ein Mensch, um sich verändern zu können? Еще одну проповедь закачать себе. Und noch eine Predigt sich runterzuladen. Еще что-то там послушать в YouTube. Und noch etwas auf YouTube zu schauen. Нет. Nein. Нет. Nein. Что нужно? Was braucht ihr? Маленькое слово. Ein kleines Wort. Действие. Ein Wirken. Wirken. Oder действие. Handeln. Handeln. Handeln. Да. Но вот твой рептилиен-гехирн, твой рептилиен-мозг. Aber dein Reptilien, Gehirn. Он постарается эту истину сразу забыть. Der wird versuchen, gleich diese Wahrheit zu vergessen. Эта жирная корова, она не хочет меняться. Also diese fette Kuh, die hat keinen Bock, sich она zu verändern. Она ненавидит действие. Denn sie hasst eine Handlung. И она любит послушать. Sie liebt es zu hören. А потом забыть. Und dann zu vergessen. Типа, я видел уже и знаю. So, я, ich habe das schon mal gesehen, я знаю, все нормально. Ich weiß schon, es ist alles okay. Есть в России один пастор-миллионер. Es gibt in Russland einen Pastor, der ein Millionär ist. Пастор-миллионер. Ein Pastor, der ein Millionär ist. У многих возникает когнитивный диссонанс прямо сейчас. Also bei manchen kommen so komische Gedanken gleich. Но у него просто бизнес есть большой. Der hat einfach ein großes Geschäft, eine Firma. Молодец, коллега. Ein guter Kollege. И когда он проповедует, Und wenn er predigt, он говорит, er sagt, к нему каждый раз подходят после проповеди люди. Jedes Mal nach der Predigt kommen zu ihm Menschen и просят, und bitten, помолись за меня, bitte, bitte für mich, чтобы я был богатый, damit ich reich werde. Дуже богатый. Also sehr reich. Знаешь, а он в ответ говорит, und er sagt als Antwort, не, давай начнем с того, Nein, lass uns damit что beginnen, я помолюсь за тебя, dass ich für dich bete, чтобы ты нормально работать начал. Dass du anfängst, normal zu arbeiten. Amen. Amen. Вот как-то вот нам почему-то не хочется верить, weißt du, wir wollen irgendwie nicht daran glauben, что действие нужно, dass man eine Handlung braucht. Главный секрет успеха, das größte Geheimnis, главный секрет, das größte Geheimnis, чтобы стать богатым, um reich zu werden, богатым. Um reich zu werden, действовать. Ist zu handeln. А я думал, чтобы не свистеть дома. Ich dachte mir vielleicht deswegen, dass ich nicht pfeifen soll zu Hause. Да. Или верующий скажет, я думал, верить надо. Oder der Gläubige würde sagen, ja, ich dachte, ich soll nur glauben. Что чемодан с миллионом откуда-то прилетит ко мне. Und dass ein Koffer mit einer Million plötzlich von irgendwo auf mich fällt. Ну, жди дальше. Okay, warte weiter. Кто-то должен сказать тебе, однако, правду. Jemand muss dir eigentlich aber die Wahrheit sagen. Должен сказать тебе правду. Er soll dir die Wahrheit sagen. И мы этим займемся сегодня дальше. Und das machen wir heute. И везде в Библии мы видим, Und überall in der Bibel sehen wir, друзья, везде, meine Freunde, überall, Когда Бог что-то говорит, Wenn Gott etwas sagt, это всегда действие. Das bedeutet immer eine Handlung. То есть Бог побуждает не к знаниям, also Gott, führt dich nicht dazu, dass du was weißt, не к знаниям, nicht zu dem Wissen, но к действиям. Sondern zur Handlung. И знаешь, вот церкви превратились в такие классы. Weißt du, die Gemeinden haben sich verwandelt in solche Klassen. Как лекции они получают, да? Sie bekommen so eine Art Lektion. Приходят, oder слушают и уходят. Also sie kommen, sie hören und gehen wieder nach Hause. И это называется, ну, церковь. Und das heißt Gemeinde. Но реальное ученичество, aber eine echte Jüngerschaft, когда Иисус взял учеников, wo Jesus die Jünger genommen hat, он сказал им, идите за мной. Und er sagte, folgt mir. И они ходили. Und sie gingen ihm nach. Они что-то делали. Sie haben etwas getan. Иисус делал, они видели. Jesus hat etwas getan und sie haben zugesehen. Потом он говорит, теперь вы делайте. Und er sagte, jetzt macht ihr mir nach. Я даю вам власть. Ich gebe euch die Macht. И они начали учиться. Und sie fingen an zu lernen. Не слушать. Nicht nur hören. А делать. Sondern etwas tun. И вот так они стали настоящими христианами. Und so wurden sie zu echten Christen. В действии. Durch die Handlung. И поэтому то, что мы делаем здесь, und deswegen das, was wir heute hier tun, прославляем Господа, den Herrn zu preisen, жертвуем, zu geben, это очень-очень важные вещи. Das sind sehr wichtige Dinge. Знаешь, я хитрый. Also ich bin sehr schlau. Не зря, also ich bin schlau. Хитрый, просто хитрый. Ich bin schlau. И поэтому я попросил всех принести свои клямоты, старые вещи. Deswegen habe ich alle darum gebeten, ihre alten Kleider hierher zu bringen. И сказал, что это нужно для того, чтобы мы продали их потом, молодежь у нас имела эти. Und habe gesagt, dass wir das dann später verkaufen, damit unser Jugenddienst einen Segen bekommt. И вы молодцы, что вы принесли сюда. Und ihr seid super, dass ihr das hierher gebracht habt. И ты знаешь, для чего я это сделал? Und weißt du, wozu ich das gemacht habe? Первое. Das erste, не для молодежи, извините, молодежь. Nicht für die Jugend, also tut mir leid jetzt an вы, alle. Конечно же, все, что продается, пойдет к вам. Продаст. Natürlich alles, was verkauft wird, kommt euch zugute. Но самое главное, для чего я это сделал. Aber das Allerwichtigste, wozu ich das gemacht habe. Чтобы побудить нас всех к действию. Damit ich uns alle zu einer Handlung führe. Чтобы ты открыл свой шкаф. Damit du deinen Schrank aufmachst. Разобрал там свои полки. Damit du deine Regale dort ausmistest. И это уже произойдет процесс, который запустится процесс обновления. Und dadurch ist dieser Prozess der Erneuerung in Gang gesetzt. Практическое приходит обновление. Es kommt eine praktische Erneuerung. Когда мы что-то начинаем делать своими руками Wenn дома. Wenn wir etwas anbeginnen mit unseren Händen zu machen. Ты замечаешь, wow, у меня этот шкаф еще, и этот шкаф есть. Du bemerkst plötzlich, oh, ich habe jetzt den Schrank und den Schrank. И мы дома не только уже шкафы разобрали с одеждой, мы и кухонные шкафы разобрали. Wir haben zu Hause nicht nur unsere Kleiderschränke ausgemistet, sondern auch in der Küche. Я заказал новый шкаф. Ich habe einen neuen Schrank bestellt. Старый выкидываем. Wir werden das alte wegschmeißen. Все сортируем. Wir sortieren alles. Жизнь приходит, аллилуйя. Und es kommt Leben, Halleluja. И твой гардероб обновляется. Und deine Garderobe И твое настроение обновляется. Und deine Stimmung erneuert Может, sich. Ты что-то маленькое начал делать дома. Denn du hast etwas angefangen, Kleines zu machen Поэтому zu Hause. Kleiderbazar, он уже принес большую пользу. Deswegen hat der Kleiderbazar einen großen Nutzen gebracht. Тем, которые освободили свои шкафы. Für diejenigen, die bereits ihren Kleiderschrank ausgemistet haben. Так что главный смысл уже состоялся. Deswegen ist der Sinn der Sache hat schon seine Wirkung gezeigt. Amen. А если мы еще продадим и там что-то выручим, это уже второе прикольное. Und wenn wir dort dann etwas verkaufen und etwas davon Классно. Gewinnen, dann ist das das Zweite. Halleluja. Halleluja. Вы здесь? Seid ihr hier? Amen. Amen. О, Господь, спасибо. Danke, Herr. Итак, Иисус, Он всегда побуждал к действию. Also Jesus hat die Menschen immer zu einer Handlung gebracht. Дорогие, целая книга geführt. В Библии называется «Действие». Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, das heißt Handlung. Handlungen, представляешь? Handlungen. Это вот Деяния апостолов. Das sind die Apostelgeschichten. Там написано Деяния. Die heißt Handlungsgeschichte. В оригинале не Апостельгеschichte, а Апостельтаten. Mm-hmm. Im Original heißt es Aposteltaten. Дела они делали. Die haben etwas getan. Hey, вот это и есть христианство. Und das ist das Christentum. И Господь, когда говорит, например, блаженны милостивые. Wenn der Herr zum Beispiel sagt, glückselig ist der Barmherzige. Ja, что это значит? Was bedeutet das? Это значит взять что-то и дать. Das bedeutet etwas nehmen und was gab Это ihm. Не значит стоять и улыбаться. Das bedeutet nicht zu stehen und zu grinsen. Я милостивый. Oh, ich bin so barmherzig und gnädig. Ты что-то должен сделать. Amen. Nein, du musst etwas tun. Ja, вы здесь? Seid ihr hier? Или он говорит, должно всегда молиться и не унывать. Und wenn er sagt, er sollt immer beten und nicht verzagen. Смотри, вот что это означает? Was bedeutet das? Это он значит, что говорит, типа, братан, держись. Das bedeutet so ungefähr, Bruder, halt durch. Bruder, halt durch. Не унывай. Und du sollst nicht verzagen. Nein. Он говорит, тебе должно всегда, что делать? Первое, молиться. Und er sagt als allererstes, was sollst du tun? Erstens beten. Смотри, он запретил нам унывать. Второе. Schau her, er hat uns verboten, dass wir betrübt sind. А унывать запрещено. Es ist verboten, betrübt zu sein. Запрещено. Es ist verboten. Это не просто держись, братан. Das ist nicht nur einfach so, hey Bruder, halt durch. И ты говоришь, да, Иисус, ну, und, ну плохо, ja, да, ja, да. Es ist alles gut, ja. Schlecht, aber. Ты любишь меня, да. Ja, да. Du liebst mich, ja, ja. Но, да, оно плохо все, Господь. Aber es ist trotzdem hier alles schlecht. Не-не-не-не, измени свое настроение. Nein, nein, verändere mal deine Stimmung. Выключи свой телек. Mach dein Fernseher aus. Там все равно ничего хорошего нет. Dort ist sowieso nur Schrott. Измени свое отношение к тому, что происходит. Verändere deine Haltung zu dem, was geschieht. Das ist ein Befehl zur Handlung, zur Tat. Должно, он говорит, должно. Er sagt, es muss. Да, должно всегда молиться. Надо. Man muss immer und ohne Unterlass beten. Ага. И как это сделать? Wie macht man das? А если я забываю молиться? Und wenn ich vergesse zu beten, так поставь будильник. Dann mach dir doch einen Wecker. 66 дней подряд. 66 Tage durch. И все, у тебя привычка выработалась. Все. Und dann hast du eine Angewohnheit. Автобан. Eine Autobahn. И ты уже с утра сам заряжаешься и говоришь, Господь, спасибо тебе. Und in der Früh stehst du selber auf und füllst dich auf mit seiner Energie. Пришел und sagst, с работы Herr, домой. Dir. Пришел с работы домой. Du kommst nach der Arbeit nach Hause. Перед тем, как ешь, хорошенько помолился. Bevor du anfängst zu essen, dann betest du vorher. Вечером, перед тем, как спать, помолился опять Господу. Bevor du schlafen gehst, betest du zum Herrn. Эй, автобан. Und so läuft eine Autobahn Но bei dir. Действие, Spiro, Aber действие. Zuerst kommt eine kleine Tat. Включи будильник. Mach deinen Wecker. А как не унывать, если мне тошно? Wie soll man nicht verzagt und betrübt sein, wenn es mir schlecht geht? Найди инструменты, чтобы тебе не было тошно. Dann finde irgendwelche Werkzeuge, damit es dir nicht schlecht geht. Напиши, например, три вещи, за которые спасибо надо говорить. Notiere dir zum Beispiel drei Dinge, wofür du dankbar bist. Каждый день. Jeden Tag. Вообще вся тошнота уйдет. Аман. Und dann geht das ganze schlechte Gefühl weg. Если только телек не будешь смотреть. Nur wenn du keinen Fernseher schauen wirst. Действуй. Also handle. Halleluja. Halleluja. Мы в прошлое, позапрошлое воскресенье vor zwei Sonntagen слышали о четырех инструментах. Haben wir über vier Werkzeuge gehört. Четыре мощных инструмента. Vier mächtige Werkzeuge. Я хочу записать их. Дима, пожалуйста, помоги. Und ich möchte sie gerne noch mal notieren. Давай мы посмотрим и попробуем сразу записать. Lassen Sie mal ansehen und gleich versuchen aufzuschreiben. Ага, у нас тут флипчарт есть. Wir haben hier einen Flipchart. Четыре мощных инструмента. Also vier mächtige Werkzeuge. И если ты забыл уже, посмотри видео, посмотри. Wenn du das vielleicht vergessen hast, dann kannst du dir YouTube-Video Там anschauen. Там подробно будет. Dort wird das ganz detailliert да. beschrieben. Окей, спасибо. Also, danke schön. Мария, первый. Also schau her, erste. Позитивный язык. Positive Zunge. Да, positive Zunge. Если камера может приблизить, может быть приблизьте. Also wenn die Kamera das Мы говорили, а что это называется еще аффирмация, помнишь? Das heißt auch Affirmation, wenn du dich и ты исповедуешь своим языком. Das heißt, du proklamierst mit deiner Zunge. Смерть и жизнь во власти языка. Tod und Leben liegen in der Macht der Zunge. Amen. Amen. Скажи Amen. Sag mit mir Amen. Второе. Das zweite. Видение. Vision. Vision. Мы еще говорили, что это называется сегодня в деловом мире визуализация. Wir haben das heute benannt in der geschäftlichen Welt, das ist Visualisierung. И мы вспомнили Авраама, помнишь, да? Wir haben uns an Abraham erinnert, wenn du dich erinnern kannst. Abraham, которому Бог сказал, иди, смотри на звезды. Dem Gott gesagt hat, geh und schau auf die Sterne. Каждый вечер он мог смотреть на звезды. Jeden Tag konnte er die Sterne beobachten. Говорит, это все будут мои потомки. Und er sagt, es werden alle meine Nachkommen sein. Иисус сказал тоже. Schau her, Jesus sagte auch. Смотрите на лилии. Guckt auf die Lilien. Посмотрите на птиц небес. Schaut auf die himmlischen Vögel. А что это? Зачем это? Wozu? Значит, у меня на Гэнди, на моем Гэнди. Weißt du, auf meinem Handy? Я сфотографировал, в лес пошел, сфотографировал ромашки. Bin ich in den Wald gegangen und habe kleine Gänseblümchen fotografiert. So, ja, как они называются? Ich, Kamillen. Egal, also ромашки. Auf jeden Fall Kamillen, Blüten. Можешь показать здесь. Die sind total schön. Ай, у нас же лилии нету, не растет лилия в полях. Wir haben jetzt keine Lilien bei uns auf den Feldern. Но есть ромашка. Aber es gibt so Kamillenblüten. Я себе сделал как Standby-Modus у меня на Handy всегда. Und ich habe da einen Standby-Modus bei mir installiert, diese Blumen. Ромашки. Diese Gänseblümchen. Знаешь, как только я включаю свой Handy, я его включаю 50 раз в день. Und jedes Mal, wenn ich mein Handy einschalte, das mache ich mindestens 50 Mal Смотрю am Tag. Ромашку, und ich schaue mir dieses Kamillenblüte an. Und ich erinnere mich, dass Jesus gesagt hat, schaut mal euch die Lilien an. Они не придут, не работают, не сеют, ничего не делают. Sie weben nicht, sie arbeiten nicht, sie tun nichts. А Соломон во всей красоте своей не одевался так, как каждая из них. Und der Salomo in seiner ganzen Pracht hat sich nicht so anziehen können wie sie. И так и Отец Небесный заботится о тебе. Und genauso kümmert sich der himmlische Vater um dich. Я смотрю, какая классная, простая ромашка. Und ich sehe, dass so eine einfache Blume. Какая она красавица. Wie wunderschön sie ist. И меня уже это наполняет благодарностью. Und bereits das erfüllt mich mit Dankbarkeit. Und schon habe ich eine andere Stimmung und habe eine positive Energie. Und das heißt Visualisierung. Schaut euch. Какие инструменты у тебя есть? Welche Instrumente hast du in deiner Nähe? Что поднимает твое настроение? Das, was deine Stimmung erhebt. Твою энергию. Deine Energie. Я этому очень рад. Und das, ich freue mich sehr darüber. Сегодня прихожу утром с прогулки. О, это тоже сила. Heute in der Früh komme ich von einem Spaziergang und das bedeutet auch Kraft für mich. Und höre, wie die Lena in der Küche Audio hört. Und kaum war ich an der Tür, dann höre ich, schaut euch die Lilien an. Genauso yes. Der himmlische Vater kümmert sich um euch und er sagt zu mir, yes. Amen. Okay, dritter Instrument. Das dritte Werkzeug. Ежедневники мы говорили, да? Планер. Термин. Oder Terminkalender. Kalender. И вот это очень важный инструмент. Das ist ein sehr wichtiges Werkzeug. Да. Если ты еще не умеешь пользоваться Terminkalendern. Wenn du es noch nicht gelernt hast, mit einem Terminkalender umzugehen. Научись, дорогой, ради себя самого. Also besorge dir das um deinen Willen. Мы молимся, научи нас, Господи, так исчислять дни наши. Помнишь? Wir beten darüber, Herr, lehre uns unsere Tage zu zählen. Иисус знал план своей жизни наперед на три года. Jesus kannte seinen Plan für die nächsten drei Jahre in seinem Leben. Und für dich ist es auch sehr wichtig, auch ein wenig deinen Plan kennenzulernen. Und das dritte Werkzeug, записи. Das sind Notizen. Это очень важно. Das ist auch sehr wichtig. В небесах книги. Im Himmel gibt es Bücher. Бог говорит, пиши. Gott sagt, notiere es dir. И не надо вот просто слушать, а еще надо иногда записывать. Man muss nicht immer nur zuhören, sondern auch etwas notieren. Между прочим, это для вас тоже. Das ist auch übrigens für euch. Но и для меня. Und auch für mich. Когда я пишу, wenn ich notiere, какая-то связь между ручкой и мозгом. Dann entsteht irgendeine Verbindung zwischen meinem Kugelschreiber und meinem Gehirn. Чудо. Ein Wunder. Происходит. Es passiert ein Wunder. Представляешь, когда ты пишешь, это wunder Sache. Stell dir vor, wenn du schreibst, dann passiert eine wundervolle Sache. И исполняется то, что ты пишешь. Und es erfüllt sich das, was du dir aufschreibst. Рептилиенмозг говорит, не надо. Aber unser Reptiliengehirn sagt, nein, das brauchst du nicht. Тетрадку с собой носить, не. Ein Heft mit sich zu tragen oder Notizblock, nein, brauchst du nicht. Ручку носить, не. Oder einen Kugelschreiber mitzuführen. Okay, как хочешь. Wie du möchtest, okay. Сегодня я буду говорить чуть-чуть. Und heute werde ich darüber ein wenig reden. Чуть-чуть дальше. Nur ein wenig weiter. Это, тема называется «Это». Das Thema heißt. Изменит тебя навсегда. Das wird dich für immer verändern. Ага. И мы попробуем пару факторов разобрать. Und wir wollen versuchen, ein paar Faktoren auseinanderzunehmen. Ученые Гарварда, они выяснили 6 факторов. Die Wissenschaftler von Harvard haben 6 Sechs was? Faktoren, sechs Faktoren herausgefunden, поднимают человека, die den Menschen hochheben, больше, чем все другие. Mehr als alles andere. И они выяснили качества характера, которые больше всего влияют на успех. Und die haben herausgefunden, die Eigenschaften, Charaktereigenschaften, die am besten wirken. Да, они просто подтвердили определенные библейские истины. Die haben einfach bestimmte biblische Wahrheiten praktisch bewiesen. И мне всегда смешно видеть, как люди мира, которые не читают Библию вообще. Und es bringt mich immer ein wenig zum Lächeln, wenn die Menschen die Bibel nicht kennen. Когда они вот изучают, исследуют. Wenn sie forschen, wenn sie studieren, ошибаются путем опыта экспериментов, machen Fehler durch Experimente, а в конце говорят, und am Schluss sagen sie, wow, к этому мы пришли, zu dem sind wir jetzt gekommen. А я открываю Библию, Und ich schlage meine Bibel auf. Говорю, ребята, вы опоздали. Und sage, Jungs, ihr seid zu spät. 3000 лет назад это уже здесь было прописано. 3000 Jahre, vor 3000 Jahren ist das alles hier schon niedergeschrieben worden. Wäre это etwas schlauer, надо было вам в Библию бы посмотреть. Amen. Also wenn ihr ein bisschen schlauer wärt, dann werdet ihr, hättet ihr in die Bibel reingeschaut. Но, знаешь, когда мы говорим, ученые Гарварда выяснили. Aber wenn wir, weißt du, wenn wir so sagen, die Wissenschaftler von Harvard haben rausgefunden. А когда говорят, Библия говорит. Aber wenn wir sagen, wenn die Bibel sagt, ученые Гарварда, aber die Wissenschaftler von Harvard, dann wow. Поэтому я говорю, ученые Гарварда. Deswegen sage ich von den Wissenschaftlern von Harvard. Но они на самом деле это сделали. Aber sie haben das tatsächlich bewiesen oder bestätigt. Die haben ein Experiment durchgeführt. В течение 30 лет. Im Zeitraum von 30 Jahren. На примере с детьми. Auf Beispiel von Kindern. Что в характерах детей влияет больше всего на их успех? Was in Charakter von den Kindern am meisten auf ihr Erfolg auswirkt. Через 30 лет они увидели. Nach 30 Jahren haben sie das Ergebnis какие gesehen. Черты характера? Welche Charaktereigenschaften? В большем проценте отвечают за успех. Im größten, im prozentualen Vergleich für Erfolg sprechen. Да, да. И некоторые проповедники, они боятся слова успех. Und manche Prediger haben Angst vor diesem Wort Erfolg. Не знаю, почему они ich боятся. Weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum sie Angst что haben. Что они понимают под словом успех? Was verstehen sie unter dem Wort Erfolg? Но я понимаю, что успех это. Aber ich verstehe, was Erfolg ist. Это когда у человека жизнь с избытком. Wenn der Mensch ein Leben im Überfluss hat. Во всех отношениях. In allen Bereichen. Духовное. Geistlich. Душевное. Seelisch. Физическое. Und physisch. И быть успешным это быть не хвостом, а головой. Und erfolgreich zu sein bedeutet nicht Schwanz zu sein, sondern der Kopf. Голова – это наша роль в этом мире. Unsere Rolle ist ein Kopf zu sein. Быть победителем, говорит ein Библия. Ein Gewinner zu sein, sagt die Bibel. Это не упускать шансы, когда они рядом с тобой das bedeutet, есть. Nicht die Chancen zu verpassen, die dir jetzt gerade gegeben это werden. Быть богатым во всем. Das bedeutet, reich zu sein in allem. Не быть бедным. Nicht arm zu sein. Знаешь, что слово «бедный» от слова «беда». Weißt du, das Wort «arm» ist, stammt von Wort «Unglück» oder да, «Unheil». Auf Russisch bedeutet das so. Бедность это точно не благословение. Und Armut ist hundertprozentig kein Segen. Amen. Я не знаю, если кому-то это благословение, давай помолимся, чтобы Бог тебя сделал бедным. Ich weiß nicht, wenn das für jemanden ein Segen ist, dann lass uns dafür beten, dass der Herr dich arm macht. Но нормальные люди понимают, что это проблема. Aber normale Menschen verstehen, dass es ein Problem ist. Это только супердуховные христиане. Nur die supergeistlichen Christen. Они уже на небесах сидят. Die sitzen bereits im Himmel. Ножки свесили такие. Und haben ihre Füße baumeln mit ihren Füßen. В дырявых носках. In den Socken, die in den Socken und in den Schuhen die Löcher haben говорят, und нам sagen, wir sind bereits интересно. Im Himmel und das alles interessiert uns überhaupt Но, nicht. Знаешь, проповедь в дырявых носках очень неэффективная Aber проповедь. Weißt du, eine Predigt in den Socken, wo Löcher sind, ist nicht effektiv. Никто не захочет слышать. Keiner würde auf dich hören wollen. Библия говорит, что прекрасны ноги благовествующих благое. Denn die Bibel sagt, dass wunderbar sind die Füße von einem, der gute Nachricht bringt. И как минимум они нормально одеты, эти ноги. Und mindestens werden diese Füße gut angezogen И хорошо sein. Пахнут, амен. Und werden gut riechen, амен. Halleluja. Halleluja. Манифест Иисуса, он объявил однажды свой манифест. Jesus hat sein Manifestation oder Manifest ausgesprochen. Свою программу. Also sein Programm. И он там перечисляет и потом говорит, благовествовать нищим. Und zählt dort auf und sagt, ihr sollt die gute Nachricht an Arme bringen. Он говорит, моя задача благовествовать нищим. Meine Aufgabe, den Armen die gute Nachricht zu bringen. В чем состоит хорошая новость для нищего? Worin besteht die gute Nachricht für einen Armen? Когда ты к бомжу подходишь, wenn du zu einem obdachlosen Menschen ты говоришь ему, Иисус спас тебя. Und sagst, Jesus hat dich gerettet. Радуйся теперь. Freu dich jetzt. И сиди дальше здесь. Und bleib weiterhin dort sitzen. Живи дальше в долгах. Und lebe weiterhin in Schulden. Nein, это не хорошая новость для Das ist keine gute Nachricht für einen armen Menschen. Amen. Amen. Иисус спас твою душу, да. Jesus hat deine Seele gerettet, ja. Не бойся теперь. Jetzt brauchst du keine Angst И zu тебе haben. Не нужно оставаться в нищете. Und du brauchst nicht in Armut zu leben. А? Это лучше, правда, звучит? Es ist besser. Es hört sich besser an, oder? Это благая весть. Das ist eine gute Nachricht. И ученые проанализировали жизнь разных людей. Und die Wissenschaftler haben analysiert verschiedene Leben von Menschen. Начиная с детства. Beginnend im kleinen Alter, и их also цель im Kinderalter. Была выяснить, какие факторы максимально влияют на успех. Und ihr Ziel war, welche Charaktereigenschaften auf den Erfolg auswirken. То есть есть много разных факторов. Denn es gibt verschiedene Faktoren. Много есть разных черт характера. Manche haben verschiedene Charaktereigenschaften. Но важно знать главное. Aber es ist zu wissen, was das Wichtigste что влияет на твой результат. Was wirkt sich aus auf dein Resultat? Я думаю, что это очень полезно было бы узнать. Und ich denke, das ist nützlich, das zu erfahren. Чтобы потом превратить в инструменты практические. Damit man das später in die praktischen Werkzeuge umwandelt. Seid ihr bereit? Готовы? Seid ihr bereit? Okay, первое. Это твердость характера. Okay, das erste ist die Festigkeit deines Charakters. Твердость oder? Характера или упорство. Oder Hartnäckigkeit. Hartnäckigkeit, sehr gut. Или еще можно даже сказать терпение. Oder man kann auch besser sagen Geduld. Это синонимы. Das sind Synonyme. Langmut? Да, терпение, тоже хорошо. Also, давай Hartnäckigkeit. Hartnäckigkeit, lass uns mal das benennen. Hartnäckigkeit. Ой, какое длинное слово. Oh, was für ein langes Wort. Hartnäckigkeit. Hartnäckigkeit. Это твердость. Das ist die Festigkeit. Характере. Das ist Hartnäckigkeit des Charakters. И если ты видишь это качество в своих детях, und wenn du diese Eigenschaft in deinen Kindern siehst, это очень классно. Das ist sehr, sehr gut. Моя мама говорила, meine Mutter hat mal gesagt, говорит, мои дети отличались тем, meine Kinder haben sich unterschieden in dem, они всегда делали так. Die haben immer so gemacht. Когда они что-то делали, они делали. Wenn sie was gemacht hat, dann haben sie immer so die Zunge angebissen. Sie waren so richtig immer hochkonzentriert. Und haben immer etwas dabei gemacht. Es hat mir so gefallen. So wie es sich herausgestellt hat, ist darin eine Charaktereigenschaft. Wenn die Kinder so hartnäckig sind, im guten Sinne natürlich, das wird ihnen sehr, sehr gut helfen. Твердость характера. Diese Hartnäckigkeit des Charakters. Она помогает действовать человеку, когда ему нелегко. Sie hilft dem Menschen zu handeln, wenn es ihm nicht gut geht. Действовать, когда не хочется. Zu handeln, wenn sie dazu keine Lust haben. Действовать, когда нужно пробивать стены какие-то. Zu handeln, wenn man irgendwelche Mauern durchbrechen muss. И в жизни это качество очень-очень ценное. Und im Leben ist es eine sehr, sehr wertvolle Charaktereigenschaft. И люди, у которых такой настрой ума. Und die Menschen, die so eine Richtung они готовы haben, пробивать любые сложности. Wenn sie so eine Einstellung ihres Gehirns, nicht Gehirns, sondern Gehirns. Verstandes haben, да, то они могут пробивать все сложности. Dann können sie alle Schwierigkeiten и они durchbrechen. Достигают намного больше, чем другие люди. Und sie erreichen wesentlich mehr als andere Menschen. Они действительно больше других достигают успех, чем те, которые идут по ветру просто. Sie erreichen tatsächlich mehr als diejenigen, die einfach mit dem Strom fließen. И чуть-чуть сложность встретились. Und sobald ein wenig Schwierigkeit ihnen begegnet, dann geben sie auf. Да, и неуспешные люди, они всегда что-то ищут, меняют. Und erfolglose Menschen, die suchen immer nach etwas, sie wechseln etwas aus. Уперлись лбом в стенку. Okay. Sie sind mit ihrer Stirn gegen die Wand. Пошли дальше. Gegen die Wand und gehen пошли weiter. Пошли дальше искать. Und dann gehen sie weiter zu suchen. И также gehen в отношениях. Они встретили какого-то человека. Genauso in den Beziehungen. Sie treffen einen Menschen. Полюбили друг друга. Sie haben sich verliebt ineinander. И первая сложность. Und die erste Schwierigkeit. Первый конфликт. Der erste Konflikt. Бум. Бум. Okay. Пойду дальше шляться. Dann gehe ich weiter mich rumtreiben. Искать другое счастье. Werde ich das andere Glück suchen. Где-то моя супруга, где-то мой муж, где-то... Irgendwo ist mein Ehemann. И вот они так и лазят по oder жизни. Oder eine Ehefrau. Und so... Дорогие, so это, streuen путь, sie durch ihr это Leben. Путь в никуда. Wisst ihr, dieser Weg, der führt ins Nirgendwo путь hin. Всегда вниз. Der führt immer nach unten. Люди, которые идут по пути меньшего сопротивления, это люди неуспешные. Die Menschen, die den geringsten Widerstand in ihrem Leben gehen, die sind am erfolglosesten. Amen. И, друзья, Amen. Дорогие, к сожалению, это большинство людей. Meine Freunde, das sind leider die Mehrheit der Menschen. Они останавливаются при первой трудности. Sie bleiben stehen oder sie stoppen bei der ersten Schwierigkeit. Adios, amigos. Adios, amigos. Но мы расстаемся друзьями. Aber wir bleiben Freunde. Да, это такое у них всегда. Das ist immer so ein Abschiedsspruch. Если посмотреть историю людей-победителей. Wenn man die Geschichte von den Menschen ansieht, die Sieger sind. Это все люди, которые проходили через невероятные сложности. Das sind alle Menschen, die durch unglaubliche Schwierigkeiten durchgegangen sind. И апостол Павел был таким. Und Apostel Paulus war so einer. Филиппийцам 3 глава. Филиппа 3. 3:13. 3:13. Там он говорит, я оставляю заднее, простираюсь вперед. Er sagt, ich vergesse das, was hinter mir ist und schaue nach vorne. Да, и я всегда хочу вперед, вперед, вперед. Und ich will immer, immer nach vorne. Я не почитаю себя достигшим. Und er sagt, ich halte mich nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Nee, у него была энергия. Nein, er hatte viel Energie gehabt. Которую не мог никто остановить. Dass keiner irgendwie stoppen konnte. Поэтому думай о том, как развивать эту черту качества в себе. Deswegen denke darüber nach, wie du diese Charaktereigenschaft in dir hervorbringen kannst. Развивать entwickeln в детях kannst. Своих, как это лучше. Und in deinen Kindern, wie du das besser entwickeln Если kannst. Если видишь, что ребенок что-то начал делать и бросил. Wenn du siehst, dass ein Kind angefangen hat, etwas zu machen und dann hat keinen Bock mehr gehabt. Возврати его. Dann kehre, also nimm ihn wieder und bring ihn zurück. И помоги ему, чтобы он собрал эту пуцель или что он там делает, игрушку. Und helfe diesem Kind wieder sein Putzelbild wieder zusammenzubauen bis zum Ende. Научи его доводить до конца то, что он делает. Helfe ihm bis zum Schluss die Dinge durchzumachen. Если ты ему дал задачку убрать в комнате, wenn du ihm eine Aufgabe gegeben hast, а он куда-то убежал, aber er ist irgendwo hinabgehauen. Пойди вместе с ним уберись, но сделай до конца эту задачу. Dann geh mit ihm und mach diese Aufgabe zu Ende, aber mit ihm zusammen. Hey, вот это вот надо воспитывать в своем ребенке. Das muss man in seinem Kind erziehen. Второй фактор. Ein zweiter Faktor. Он очень близок к первому. Der ist sehr nah am ersten. Ага. И это можно назвать самоконтроль. Das heißt Selbstkontrolle. Selbstkontrolle. Друзья. Meine вот Freunde. Здесь тоже терпение. Hier ist auch Geduld also да. Hier steckt auch Geduld. Ученые сделали эксперимент с детьми. Wissenschaftler haben ein Experiment mit Kindern durchgeführt. Они давали ребенку зайти в комнату с игрушками. Die haben die Kinder in ein Zimmer reingehen lassen, wo die Spielzeuge da waren. А на столе клали его любимую конфету. Und auf dem Tisch war sein Lieblingsbonbon. Спрашивали сперва, какая у тебя любимая конфета? Zuerst haben sie gefragt, welchen Lieblingsbonbon hast du? Положили на стол. Dann legten sie das auf den Tisch. И потом говоря. Und dann sagen sie zu ihm. Ты можешь делать все, что хочешь. Du kannst alles machen, was du willst. Только не ешь эту конфету. Aber ess dieses Bonbon nicht. И они уходили. Und dann gingen sie weg. И замеряли время. Und haben die Zeit gestoppt. Замеряли время. Die haben dann die Zeit gestoppt. И почти все дети съели свою конфету. Und fast alle Kinder haben ihr Bonbon gegessen. Но. Aber. Скажи но. Aber sag mit mir aber. Разное время было. Es gab eine unterschiedliche Zeit. Один ребенок 5 минут терпел. Ein Kind hat 5 Minuten ausgehalten. А другой полчаса. Und der andere halbe Stunde. И ты знаешь, они этот успех, они так сказать, замерили. Und sie haben sozusagen diesen Erfolg gemessen. И через 30 лет. Und nach 30 Jahren. Они взяли список этих детей. Haben sie die Liste von diesen Kindern genommen. Посмотрели на их время. Haben ihre Zeit geschaut. Посмотрели на их биографию. Dann haben sie ihre Biografien angeschaut. И увидели, что есть четкая параллель. Und haben diese klare Parallele gezogen. Чем дольше ребенок выдерживал. Je länger ein Kind ausgehalten hat. Противостоял этому искушению. Hat diese Versuchung widerstanden. Тем успешнее он был в своей жизни. Desto erfolgreicher war er in seinem Leben danach. У них были прочные отношения в семье. Sie haben festere Beziehungen in der Familie. У них были лучшие работы. Sie haben die besseren Jobs. У них были лучшие финансы. Sie haben die besten Finanzen. И вообще они чувствовали себя по жизни счастливее. Und überhaupt haben sie im Leben sich am glücklichsten gefühlt. Оказывается. Und so wie sich herausstellte, Selbstkontrolle, это фактор, который влияет на успех человека. Das ist ein Faktor, was einen Einfluss hat auf den Erfolg больше, des Menschen. Чем оценки в школе. Mehr als die Noten in der Schule. Дети, закройте уши, но это правда. Kinder, macht mal eure Ohren zu, aber das ist tatsächlich so. Это ученые Гарварда сказали. Das haben die Wissenschaftler von Harvard gesagt, nicht ich. Они говорят, оценки это тоже важно, но это не столь важно, как самоконтроль. Die haben gesagt, die Noten sind natürlich auch wichtig, aber nicht wichtiger als die Selbstkontrolle. И это было очень интересное заключение. Und das war sehr, sehr interessante Bemerkung. Когда берут на работу, я тоже, когда беру на работу, смотрю на оценки. Wenn ich jemanden einstellen möchte, dann schaue ich auch auf die Noten. Но это, оказывается, вообще не важно. Aber so wie sich herausgestellt, ist das nicht so wesentlich wichtig. Здесь мы открываем фундаментальную библейскую истину. Und hier eröffnen wir oder zeigen wir die fundamentale biblische Wahrheit. Ja, давай откроем Якова, 1 глава. Lass uns mal Jakobus 1 aufmachen. Со 2 по 4 стихи. Die Verse 2 bis 4. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Jakob, 1. глава. Jakobus 1. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Смотри, это точно, точно то, что мы здесь слышим. Das ist genau das, was wir hören. Hartnäckigkeit. То есть терпение. Das heißt, Geduld. Оно ведет человека к совершенству. Das führt den Menschen zur Vollkommenheit. А откуда оно берется? Und woher kommt das? Откуда брать терпение в жизни? Woher sollte man Geduld im Leben haben, bekommen? Когда-то ко мне подходили люди. Mal haben mich Menschen angesprochen. Мне говорят, пастор, помолись за мое терпение. Und sagten, Pastor, bete mal für meine Geduld. Я говорю, тогда придется молиться за скорби. Dann muss man beten für Unglücke. Für Schwierigkeiten. Потому что от скорби происходит терпение. Denn durch die Schwierigkeiten bekommt man die Geduld. Будем молиться? Wollen wir beten? Нет. Не будем. Nein. Смотри еще, откуда происходит терпение. Schau her, woher noch Geduld kommt. Когда впадаете в различные искушения. Wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Потому что испытание вашей веры. Denn das Prüfen eures Glaubens. Производит. Bringt hervor. Hartnäckigkeit. Die Hartnäckigkeit. Терпение. Das Geduld. Die Geduld. Искушения. Versuchungen. Вот эту конфетку. Also dieses Bonbon. Подожди. Warte. Продолжай смотреть, но не трогай. Schau weiter, aber fass es nicht an. Или лучше займись чем-то другим, не смотри вообще. Oder besser mach was anderes und schau gar nicht da drauf. Как оказывается это важно. Es ist so wichtig. Поэтому Яков это hat es begriffen, он понял. Он говорит, я радуюсь. Und sagt, ich freue mich. Когда такие конфетки появляются wenn в моей Bonbons жизни. In meinem Leben когда aufkommen. Есть искушение, я радуюсь, говорит. Wenn eine Anfechtung in mein Leben kommt, dann freue ich Потому mich. Что это испытание производит у меня во. Denn diese Prüfung bringt hervor in mir Selbstkontrolle. Die Selbstkontrolle. Я потом становлюсь терпеливым человеком. Ich werde dann zu einem geduldigen а Menschen. Это уже уровень совершенства. Und das ist schon die Ebene der Vollkommenheit. Смотри, как важно, оказывается, испытание иметь. Schau hier, wie wichtig das doch ist, Versuchungen in seinem Leben zu haben. Ja, искушения. Anfechtungen, Versuchungen. И Бог это понимал. Und Gott verstand das. Ты думаешь, Господи, зачем ты поместил в этот Едемский сад это дерево с водой? Man denkt sich, Herr, wieso hast du in diesem Edemgarten diesen Baum hingestellt? А, дерево с познания добра и зла. А? Von diesem Baum, von Erkenntnis vom Guten und vom Bösen. Если бы его не было, мы все еще жили бы в раю. Und wenn diesen Baum nicht gegeben hätte, dann wären wir alle noch im Paradies. А ты вот посадил его прямо в центре рая. Und du hast es genau in der Mitte von Paradies eingepflanzt. Ты же знаешь, что запретный плод сладок. Du weißt doch, dass die verbotene Frucht süß ist. Зачем ты искушаешь? Wozu versuchst du uns? Эй, знаешь, Господь, он умнее ученых Харварда. Weißt du, der Gott ist klüger als die Wissenschaftler von Harvard. И он знает, что делает. Und er weiß, was er tut. Он хотел это сделать. Er wollte das tun. Чтобы люди сделались победителями. Dass die Menschen zu Sieger werden. Если нет искушения, невозможно проверить. Wenn es keine Versuchungen gäbe, dann kann man das nicht prüfen. Kann man nicht prüfen. Amen. Amen. И чтобы стать успешным и счастливым, оказывается, нужно иметь искушение. Also, um erfolgreich und glücklich zu sein, bedeutet, heißt, Versuchungen zu Когда haben. Когда мы говорим молодежи о воздержании. Oder muss man Versuchungen haben. Wenn wir Jugendlichen sagen über die, dass sie sich über die Enthaltsamkeit reden. Учим молодых людей, не только молодых, о том, чтобы противостать искушениям. Wenn wir alle Menschen belehren, dass man den Versuchungen widerstehen Когда soll. Когда Бог говорит о верности. Wenn Gott über die Treue spricht. Когда Бог говорит о том, чтобы ты контролировал свои там эмоции, я не знаю что. Dass Gott darüber spricht, dass du deine Emotionen kontrollierst. Аппетиты свои. Deine Appetit zügelst. Это стратегия к победе. Das ist eine Strategie zu einem Sieg. Это не потому, что Бог Спасвердербер такой. Das ist nicht deswegen, dass Gott so ein Spaßverderber ist. Ты хочешь, ты бенчабаба. Du willst und der Herr haut dir auf die Finger. Он хочет, чтобы ты стал победителем. Nein, er will, dass du zu einem Sieger wirst. Успешным человеком. Dass du zu einem erfolgreichen Menschen Потому что wirst. В этих мелочах, в этих ежедневных мелочах, Wenn in diesen Kleinigkeiten, in diesen alltäglichen Dingen. Когда ты сам себе можешь сказать, а я не буду это видеть. Wenn du selbst zu dir sagen kannst, ich werde das nicht tun. А пусть все это делают, а я этого не делаю. Sie können alle das machen, aber ich mache das nicht. Это путь как раз в путь благословения. Dann genau ist dieser Weg ein Weg zum И Sieg. Поэтому zum нормальный Segen. Христианин становится успешнее всех остальных. Deswegen wird ein normaler Christ erfolgreicher als jeder andere. Amen. Amen. Сильный самоконтроль. eine starke Selbstkontrolle. Очень-очень важно. Sehr, sehr wichtig. Потому что, смотри, бывает так, что человек научился позитивному языку. Schau her, es kann passieren, dass der Mensch lernt, positive Zunge zu haben. И он уже научился визуализации, er так сказать. Er hat die Visualisierung schon gelernt. Видение. Also hat eine Vision. Он даже научился вести терминкалендер. Er hat sogar gelernt, Terminkalender zu führen. Но aber, когда приходит время выполнять записи в календаре, aber wenn es an der Zeit ist, diese Notizen zu erfüllen, у него die Datum вдруг zu setzen, появляется слабый самоконтроль. Ist bei ihm diese schwache Selbstkontrolle drin. Он, когда он видит, что это надо сделать, wenn er das sieht, dass er das говорит muss, сам себе, er sagt zu sich selber, сегодня плохая погода. Heute ist so ein schlechtes Wetter. И вообще мне сегодня плохо. Und überhaupt, mir geht es so schlecht и heute. Завтра тоже есть день. Und morgen gibt es auch noch einen Tag. И он просто может тупо сказать, а мне что-то не хочется, kein Bock drauf. Aber er kann einfach nur so trotzig sagen, du, ich habe heute keinen Bock, das zu machen. И весь этот Терминкалендер полетел в насморк. Und diese ganze Termin Kalender ist für die Katz. Потому что слабый самоконтроль. Weil er eine schwache Selbstkontrolle hat. И Бог учит нас, говорит, эй, Hartnäckigkeit. Und Gott lernt uns diese Hartnäckigkeit. Оставайся, bleib dran. Bleib dran. И этот слабый самоконтроль можно тренировать. Und diese schwache Selbstkontrolle kann man trainieren. Ja, как мышка, мышцу. Das sind wie Muskeln. Ты можешь натренировать. Du kannst das trainieren. И auch trainieren. Точно так же, как мышцы. Das sind genauso wie Muskeln. Есть мышцы самоконтроля. Es gibt Muskeln der Selbstkontrolle. Тот, кто учится делать маленькие вещи постоянно. Derjenige, der lernt, kleine Dinge zu tun und das andauernd. Постоянно. Und das regelmäßig. Качает мышцу самоконтроля. Der trainiert diesen Muskeln der Selbstkontrolle. Если ты заправляешь каждое утро по свою постель. Also wenn du jeden Tag dein Bett machst in der Früh. Это как раз тренировка мышц. Genau das ist auch das Trainieren von Muskeln. Das ist die Selbstkontrolle. И тот, кто не умеет этого, und derjenige, der das nicht kann, тот, я тебе гарантирую, он не справится с духовными искушениями. Dann garantiere ich dir, dass derjenige auch die geistlichen Versuchungen nicht widerstehen kann. Не сможет. Der wird nicht schaffen. Ты можешь сказать, при чем здесь постель и попасть в постель другого человека. Du kannst vielleicht mich fragen, was hat jetzt das Bett machen zu tun mit dem ins Bett mit anderen Menschen gehen? Самая прямая связь. Das ist eine sehr direkte Verbindung. Ты просто не видишь это. Du siehst das bloß noch nicht. Научись самоконтроля. Sondern lerne die Selbstkontrolle. Постель заправить. Mach dein Bett. Да, посмотреть на часы, когда ложиться в постель надо. Man soll auf die Uhr schauen, wenn man ins Bett geht, bevor man ins Bett geht. Когда утром встать. Wann ich in der Früh aufstehen soll. И соблюдай этот режим. Und achte diese Tagesplanung. Ты увидишь успех. Und du wirst den Erfolg sehen. Успех напрямую зависит от твердости характера. Erfolg hängt direkt mit der Hartnäckigkeit des Charakters. Мы вчера имели день реформации. Wir haben gestern Reformationstag gehabt. Кто-то праздновал Хэллоуин. Jemand hat Halloween gefeiert. Я думаю, бедные тыквы, они столько настрадались вчера. Ich denke, die armen Kürbisse, die haben gestern so viel gelitten. Die Dummheit der Menschen, ha? Dummheit der Menschen. Но мы вообще-то праздновали день реформации. Aber wir haben eigentlich Reformationstag gefeiert. И вот почему страны, где самый большой процент протестантов, это успешные страны? Wieso sind die Länder, die prozentual am meisten Protestanten haben, also evangelische Christen? Да. Haben? Имеют успех. Haben Erfolg. Больший успех, чем все остальные. Sie haben einen größten Erfolg als alle anderen Länder. Это факт. Das ist die Tatsache. США. Америка, Швейцария, Швейц, Швеция, Шведен, Германия, Deutschland. В Германии наполовину, но в этих остальных странах там большее число протестантов. Also zur Hälfte, aber alle anderen Länder haben mehr Protestanten. Чем все остальные? Als alle anderen Länder. Религии. Religionen. Протестанты. Протестанты. Почему? Wieso? Это факт сегодня. Das ist heutzutage их экономика выше гораздо, чем все остальные. Ihre Wirtschaft ist höher als bei allen anderen. Затем по уровню развития идут католические страны. Und dann nach dem Entwicklungsstand gehen dann die katholischen Länder. Италия. Italien. Испания. Spanien. А затем und dann, по экономическому развитию nach der wirtschaftlichen Entwicklung идут православные страны. Gehen dann die orthodoxen Россия, Länder. Russland. Греция. Griechenland. Это все, вы видишь, по факту. Das siehst du alles nach den Tatsachen. В чем причина? Worin ist der Grund? И это заслуга реформации. Das ist der Verdienst von den Reformatoren. То, что произошло в мозгах у людей. Das, was im Verstand von Menschen passierte. Они не другие, чем другие. Они такие sie же sind люди. Nicht anders als alle anderen. Sie sind genauso. Но 500 лет с кафедры проповедовали. Aber 500 Jahre von der Bühne haben sie gepredigt. В этих странах проповедовали. In diesen Ländern haben sie gepredigt. И до сих пор проповедуют. Und bis heute machen sie das. Об активному, об активной жизни. Über das aktive Leben. Когда они говорят, Бог хочет, чтобы ты менялся. Sie sagen, Gott möchte, dass du dich veränderst. Мы созданы Богом, чтобы владычествовать. Wir sind von Gott geschaffen, um zu herrschen. Бог дал тебе это право называться главой, а не хвостом. Gott hat dir dieses Recht gegeben, Kopf zu sein und nicht der Schwanz. И это мышление, оно менялось у людей. Und diese Denkweise veränderte sich bei den Menschen. Друзья, мы сегодня пожидаем плоды реформации. Meine Freunde, wir ernten heute die Früchte von Reformation damals. Когда люди проповедовали вот это вот. Wo die Menschen das gepredigt haben. Твердость характера. Hartnäckigkeit des Charakters. Терпение. Geduld. Эта энергия рождалась в людях, когда diese они это слышали. Kam hervor bei den Menschen. И они творили, творили. Und sie haben geschaffen und geschaffen und geschaffen. В то время, как другие говорили о мистике. In der Zeit, wo die anderen über die Mystik geredet haben. О каких-то поклонениях кому-то. Über irgendwelchen Anbetungen jemanden. Это заслуга реформации. Und das ist der Erfolg und das ist Verdienst von Reformatoren. Слава Богу. Gott sei Dank. Слава Господу. Gott sei Dank. Мы здесь сегодня. Wir sind heute hier. Эй, страна реформации. Wir sind das Land der Reformation. Страна реформации, пожинаем плоды этого мышления. Und wir ernten die Früchte von dieser Denkweise. Потому что люди, которые жили здесь и живут. Denn die Menschen, die damals gelebt haben und jetzt hier leben. Характер немцев, например. Zum Beispiel der Charakter von den Deutschen. До сих пор. Bis heute. Твердость характера. Hart, also Hartnäckigkeit des Charakters. Они твердо, они жестко работать умеют. Sie können sehr hart arbeiten. Arbeiten. Arbeiten, да? arbeiten. Есть сила в этом. Und es steckt eine Kraft dahinter. Терпение. Geduld, Selbstkontrolle. Мышление людей, которые хотят что-то достигать. Denkweise von Menschen, die etwas erreichen wollen. Это мышление, я остаюсь в точку сфокусирован. Die Denkweise, ich bleibe bei dem Fokus meines Ziels. Okay. Ну, я вообще только два пункта успел. Ich habe eigentlich jetzt nur zwei Punkte geschafft. Придется подождать вам до следующего воскресенья. Jetzt müsst ihr euch noch gedulden bis zum nächsten Sonntag. Okay. Okay. Давай закроем свои глаза. Lass uns alle unsere Augen schließen. Спасибо, Бог. Danke, Herr. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Ты любишь нас. Du liebst uns. Ты делаешь из нас победителей. Du machst aus uns Sieger. Через искушения. Durch die Anfechtungen. Через какие-то проблемы. Durch irgendwelche Probleme. Ты делаешь из меня человека успешного. Du machst aus mir einen erfolgreichen Menschen. Ты поднимаешь мою жизнь, Господь. Du baust mein Leben auf, Herr. Ты поднимаешь мою судьбу, Господь. Du baust mein Schicksal auf, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja.